Um unsere Sicht auf unsere Umwelt geht es heute in den Zeitfragen aus Forschung und Gesellschaft im Deutschlandradio Kultur. Welche Folgen kann es zum Beispiel haben, wenn jemand damit konfrontiert ist, dass sein Umfeld eine sehr negative Sicht auf ihn hat? Wie es etwa der Fall ist, wenn Schüler von Mitschülern gemobbt werden. Mobbing wird ja auch schnell im Zusammenhang mit Amokläufen diskutiert, unter anderem beim Amoktäter von Emsdetten 2006 und auch jetzt in München soll im Vorfeld Mobbing im Spiel gewesen sein. Allerdings, Forscher der FU Berlin haben 126 Amokläufe in 13 Ländern untersucht und gefunden, in nur knapp einem Drittel der Fälle gab es einen Zusammenhang zwischen Mobbing und extremer Aggression des Mobbingopfers. Mehr als die Hälfte der Täter aber hatte andere Formen der Zurückweisung erlebt. Wie genau also prägt Ausgrenzung die Entwicklung junger Leute? Katja Bigalke hat nachgefragt. Es wurde in den Pausen versucht, mich aufzuhetzen, sodass ich häufig anfing zu weinen und zu toben, was den Umstehenden natürlich eine Heidenfreude bereitete. Oliver, der heute als Moderator beim betroffenen Forum Schüler gegen Mobbing Diskussionen moderiert, Fragen beantwortet und Trolle im Schach hält, wird in der 5. Klasse selbst massiv ausgegrenzt. Als Kind und Jugendliche hatte ich mit meiner verzögerten körperlichen Entwicklung stark zu kämpfen. Ich war zwar meist einer der Ältesten, dafür der Kleinste und Schmächtigste innerhalb der Klasse. Schnell merkte gerade die Gruppe der Sportler, dass sie aus diesem körperlichen Unterlegen einen großen Vorteil ziehen konnten, um mich weiter aus Spaß zu unterdrücken. 2 Jahre dauern die Hetzereien gegen Oliver an, bis dieser die Schule wechselt. Mobbing zeichnet sich ja dadurch aus, dass es gezielt auf eine Person stattfindet über einen längeren Zeitraum. Wir haben immer noch die ältere Theorie, die von einem halben Jahr, 6 Monaten ausgeht. Unsere Erfahrung ist, wenn es so ist, dass jemand über 3-4 Monate regelrechten Attacken und Bloßstellungen ausgesetzt ist und das häufiger in der Woche passiert, dann braucht man nicht ein halbes Jahr abwarten. Sagt Monika Hirsch-Sprätz von der Mobbingberatung Berlin-Brandenburg, die sowohl betroffene Kinder als auch Eltern, Klassen und Lehrer in Mobbingfällen betreut. Im Moment hat sie es besonders viel mit Jugendlichen zu tun, die wegen Hochbegabung gemobbt werden. Grundsätzlich könne aber jegliche Form des Andersseins zum Grund für soziale Ausgrenzung werden. Ein Elternhaus, das mehr Geld hat oder das neue Handy oder der Körper, die Muskeln, der Sport. Bei den Mädchen natürlich, hast du einen Freund, schon hast du keinen Freund. Wie ist das mit den neuesten Markensachen? Es wird verglichen. Passt der oder die zu mir? Und dann werden die Normen aufgestellt. Und wer dazu passt, hat Glück, wer nicht dazu passt, ja. Oliver hat Pech. Die ersten Attacken registrierte ich am Ende des ersten Halbjahres der 5. Klasse. Bis dato hatte mir die Schule immer viel Spaß gemacht. Ich habe gerne gelernt und war nie schlecht, noch besonders gut. Im Gegensatz zu dem Großteil meiner Klassenkameraden war ich am Fortlauf des Unterrichts interessiert, während diese lieber für Unruhe und damit fehlendes Vorankommen sorgten. Als Konsequenz hatte ich schnell den Ruf als Streber weg und bekam erste unschöne Kommentare und Sticheleien zu hören. Wie die Jugendlichen selbst mit Mobbing-Situationen umgehen, hängt laut Monika Hirsch-Sprätz stark von ihrer Sozialisation ab. Finden sie Rückhalt in der Familie? Haben sie jemanden, mit dem sie darüber sprechen können? Blieben die Kinder lange der Situation ausgesetzt, habe das aber immer Auswirkungen auf die Psyche. Der Rückzug ist ja erstmal von der eigenen Altersklasse und trotzdem steckt dahinter ein ganz tiefer Wunsch, dazuzugehören. Und sie glauben, dass sie einen Makel haben, dass etwas an ihnen nicht stimmt. Die Scham liegt nicht bei den Tätern, die liegt bei den Kindern, die betroffen sind. Und das hat zur Folge, dass der Selbstwert schrumpft auf ein Minimum. Die ganze Situation hat mich stark verändert. Statt meine Nachmittage mit Freunden zu verbringen, blieb ich in meinem Zimmer und beging Realitätsflucht durch Bücher und Fernsehen. Ich lachte wenig, weinte viel und war das erste Mal im Leben unzufrieden mit mir selbst. Warum konnte ich nicht anders sein? Warum konnte ich mir nicht helfen? Ich wusste nicht, wie ich mich ändern konnte, um die Situation erträglicher zu machen. Und somit befand ich mich in einer Spirale aus Selbstvorwürfen, Wut und Trauer. Reaktionen auf Schmerz. Als solchen beschreibt Peter Henningsen, Leiter der Klinik für psychosomatische Medizin an der TU München, das wiederholte Ausgeschlossenwerden aus der sozialen Peer Group. Das Interessante ist, dass es in Situationen des sozialen Ausgeschlossenseins zu Aktivierungen genau der gleichen Schmerzverarbeitungsareale im Gehirn kommt, die auch aktiv werden, wenn man zum Beispiel in einen Nagel tritt oder in anderer Weise körperlichen Schmerz erlebt. Wenn das länger anhält, dann wirkt sich das natürlich auch auf die gesamte psychische Befindlichkeit aus. Menschen, die vermehrtem Mobbing gerade in der Jugend ausgesetzt sind, haben ein erhöhtes Risiko, später an Depressionen zu erkranken. Und es gibt eben auch Menschen, die eher körperlich dann krank werden, mit vielen körperlichen Beschwerden. Der Zusammenhang zwischen solchen Mobbing-Erfahrungen und später möglicher Aggressivität, da gibt es auch Studien, die zeigen, dass sozusagen das vermittelt ist auch über Veränderungen im Gehirn. Also wer solche Erfahrungen gemacht hat, Mobbing-Erfahrungen, bei dessen sogenanntes Belohnungssystem im Gehirn funktioniert auch nicht mehr so gut. Das Anspringen auf positive Erfahrungen funktioniert nicht mehr und gleichzeitig geht die Fähigkeit verloren, Impulse im eigenen Körper wahrzunehmen. Und das führt zu einer erhöhten Impulsivität. Vor allem Jugendliche seien vom Mobbing besonders betroffen, weil in der Teenagerzeit die Anerkennung durch Gleichaltrige eine besonders große Rolle bei der Identitätsbildung spiele, sowohl auf der psychosozialen als auch auf der neurobiologischen Ebene. Weil es im Gehirn in der Pubertät zu bedeutenden Umbauprozessen kommt, können wiederholte Schmerzerfahrungen auch die Art und Weise, wie Schmerz verarbeitet wird, besonders stark beeinflussen. Da gibt es die sogenannte Neuroplastizität. Diese Erlebnisse werden durch in der Wiederholung gebahnt. Das führt dann auch zu so Teufelskreisphänomenen, dass dann das Reagieren auf eine neuerliche soziale Ausgeschlossenheitssituation zu stärkeren Reaktionen führt, weil die entsprechenden Reaktionsmechanismen im Gehirn schon gebahnt sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass man weiß vom chronischen körperlichen Schmerz, dass es dann sogar zu messbaren Veränderungen in der Neuronendichte in diesen Arealen kommt, weil es dann eben zum Abbau von Bahnungen kommt, auf der anderen Seite zum Aufbau von Bahnungen, die häufig verwendet werden. Und die dann Impulse immer schneller und intensiver weiterleiten, weswegen bestimmte Reize dann auch immer stärkere Reaktionen hervorrufen können. Wichtig sei, dass so schnell wie möglich etwas passiere. Je früher die Situation verändert würde, desto wahrscheinlicher ließen sich Langzeitfolgen noch revidieren. Und das sowohl auf psychosozialer als auch auf neurobiologischer Ebene. Die langfristigen Folgen von Mobbing zu unterschätzen, sei auf jeden Fall ein Fehler. Ich war selber lange eher ein bisschen skeptisch gegenüber diesem ganzen Konzept von Mobbing, weil ich dachte, da wird immer das Problem nach außen verlagert. Aber ich habe da meine Meinung auch ein bisschen geändert, als ich Studien kennengelernt habe, die eben gezeigt haben, dass sich das oft stärker auf die spätere Gesundheit auswirkt, als zum Beispiel solche frühkindlichen Missbrauchserfahrungen. Da gibt es so Längsschnittuntersuchungen, gerade auch in Großbritannien, die das gezeigt haben. Ich bin nun 23, das Ganze liegt also circa 10 Jahre zurück. Für mich ist ganz klar, dass diese speziellen Erfahrungen meine gesamte heutige Persönlichkeit bestimmen und begründen. Über die Auswirkungen von Mobbing berichtete Katja Bigalke.